Britpop kann ganz schön düster sein, das haben auf jeden Fall die beiden Stücke gezeigt. Auch wenn er sich ein wenig von seinen Hip-Hop-Wurzeln entfernt, er hat das Gesicht des Britpop geprägt. Tricky, der mit seinem Namen, seinem Rap-Stil alle Ehre macht und auch wieder zeigt, dass vor allem in England viel experimentiert wird und Produzenten, DJs und Rapper ständig auf der Suche nach neuen Stilen sind. So landete Rapper MC Dead auch als Anheizer bei Drum-and-Bass-Partys und machte sich so einen Namen. Dass der aber auch klassischen Hip-Hop beherrscht, zeigt das folgende Stück vom Sampler 100% UK Hip-Hop, Dead and Skibada mit 2x Freestyle Slow-Mo.